Erster Jesus sprach. Dann ging er mit seinen Jüngern über den Zedernwildbach. Sie kamen zu einem Garten. Dort gingen sie hinein. Zweiter Judas kannte diesen Ort auch. Jesus war oft mit seinen Jüngern dort. Judas verriet Jesus. Dritter Judas nahm Soldaten und Diener von den Hohenpriestern und Pharisäern mit. Sie kamen mit Fackeln, Lampen und Waffen. Vierter Jesus wusste, was passieren würde. Er ging hinaus und fragte sie, wen sucht ihr? Fünfter sie antworteten, Jesus von Nazareth. Jesus sagte, ich bin es. Judas, der Jesus verriet, stand auch dort. Sechster als Jesus sagte, ich bin es, wichen sie zurück. Sie fielen auf den Boden. Siebter er fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Sie sagten, Jesus von Nazareth. Achter Jesus antwortete, ich sagte euch, ich bin es. Wenn ihr mich sucht, lasst diese Leute gehen. Neunter Jesus hatte gesagt, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Das erfüllte sich jetzt. Zehnter Simon Petrus hatte ein Schwert. Er zog es und schlug einen Diener des Hohenpriesters. Er hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener hieß Malchus. Elfter Jesus sagte zu Petrus, steck dein Schwert weg. Ich muss tun, was Gott will. Zwölfter die Soldaten, ihr Hauptmann und die jüdischen Diener nahmen Jesus fest. Sie banden ihn und brachten ihn zuerst zu Annas. Dreizehnter Annas war der Schwiegervater von Kaiphas. Kaiphas war in diesem Jahr der Hohepriester. Vierzehnter Kaiphas hatte den Juden gesagt, es ist besser, wenn ein Mensch für das Volk stirbt. Fünfzehnter Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Der andere Jünger kannte den Hohenpriester. Er ging mit Jesus in den Hof. Petrus blieb draußen an der Tür. Sechzehnter der andere Jünger, der den Hohenpriester kannte, ging hinaus. Er sprach mit der Türsteherin. Dann führte er Petrus hinein. Siebzehnter die Frau an der Tür fragte Petrus, bist du nicht auch ein Jünger von diesem Mann? Petrus sagte, nein. Achtzehnter die Diener hatten ein Feuer gemacht. Es war kalt, und sie wärmten sich. Petrus stand auch bei ihnen und wärmte sich. Neunzehnter der Hohepriester fragte Jesus nach seinen Jüngern und seiner Lehre. Zwanzigster Jesus antwortete, ich habe öffentlich zu allen Menschen gesprochen. Ich habe immer in Synagogen und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Ich habe nichts heimlich gesagt. 21. Warum fragst du mich? Frag die Leute, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. 22. Als Jesus das sagte, schlug ein Diener ihn ins Gesicht. Der Diener sagte, so antwortest du dem Hohenpriester? 23. Jesus antwortete, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann sag, was falsch war. Wenn ich aber die Wahrheit gesagt habe, warum schlägst du mich? 24. Annas schickte Jesus gebunden zu dem Hohenpriester Kaiphas. 25. Simon Petrus stand dort und wärmte sich. Sie fragten ihn, bist du nicht auch einer seiner Jünger? Er sagte, nein, ich bin es nicht. 26. Ein Diener des Hohenpriesters, ein Verwandter von Malchus, fragte, habe ich dich nicht im Garten bei Jesus gesehen? 27. Petrus sagte wieder, nein. Sofort krähte ein Hahn. 28. Sie brachten Jesus von Kaiphas zum Palast des Pilatus. Es war früh am Morgen. Die Juden gingen nicht in den Palast. Sie wollten reinbleiben, um das Passamahl zu essen. 29. Pilatus ging zu ihnen hinaus und fragte, was wirft ihr diesen Mann vor? 30. Sie antworteten, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht gebracht. 31. Pilatus sagte zu ihnen, nehmt ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden sagten, wir dürfen niemanden töten. 32. So erfüllte sich, was Jesus gesagt hatte. Er hatte gesagt, wie er sterben würde. 33. Pilatus ging wieder in den Palast. Er rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? 34. Jesus antwortete, sagst du das selbst, oder haben es dir andere über mich gesagt? 35. Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir gebracht. Was hast du getan? 36. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von hier wäre, würden meine Diener kämpfen. Dann wäre ich nicht den Juden ausgeliefert worden. Aber mein Reich ist nicht von hier. 37. Pilatus sagte zu ihm, also bist du ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin geboren, um die Wahrheit zu bezeugen. Jeder, der zur Wahrheit gehört, hört auf meine Stimme. 38. Pilatus fragte ihn, was ist Wahrheit? Dann ging er wieder zu den Juden hinaus. Er sagte zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. 39. Es ist eure Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? 40. Sie riefen laut, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas war ein Räuber.